dieser Traum kann ich dir vertrauen. Ein bisschen Wahnsinn war dabei, doch wir waren frei. Ich konnte mir bei dir nie sicher sein. Ein bisschen Wahnsinn und vielleicht ein bisschen mehr. Doch diese Zeit mit dir gab's nie mehr. Ich war blind vor Liebe und wär's auch gern geblieben. Ich fragte oft, wie lang geht das noch? Wie hoch geht es noch hinaus?